Hello, hello, hello, friends. Hallo, hallo, hallo, Freunde. Let's continue our journey through Colossians 2 in the Passion. Lasst uns fortfahren mit Kolosse 2 in der Passion. Look at verse 3. Schau dir Vers 3 an. Remember, it just talked about Christ. Und denk dran, es ging gerade um Christus. He is the subject. Er ist das Thema. For our spiritual wealth is in him. Denn unser geistlicher Reichtum ist in ihm. Like hidden treasure waiting to be discovered. Oh, how I love that. Wie ein verborgener Schatz, der darauf wartet, entdeckt zu werden. Oh, wie ich das liebe. You see, your spiritual wealth is not in knowing more Hebrew and Greek. Siehst du, dein geistlicher Reichtum ist nicht mehr Hebräisch und Griechisch zu kennen. Now, it's good to study these original languages, sure. Natürlich ist es gut, die Originalsprachen zu studieren. But that's not where your spiritual wealth lies. Aber darin liegt nicht dein geistlicher Reichtum. Because of our influence of the Greek philosophical thinking that most of us have been raised with. Durch den Einfluss des griechischen philosophischen Denkens, mit dem die meisten von uns aufgewachsen sind. We put this right into our Christian life. Was wir dann direkt in unser Christenleben übertragen. And somehow we believe that our spiritual wealth, glauben wir, dass unser geistlicher Reichtum darin besteht, is in how much knowledge we accumulate. Wie viel Wissen wir anhäufen können. How many more things now we say that we know. Von wie viel mehr wir nun behaupten können, es zu wissen. Oh, let's follow him because he knows so much. Oh, lass uns ihm folgen, denn er weiß so viel. Listen. Our spiritual wealth is in a person. That person is called Jesus and he lives in every one of us. Hör zu, unser geistlicher Reichtum liegt in einer Person mit Namen Jesus und er lebt in jedem von uns. You know, it's so, for me, it's so sad. Für mich ist es so traurig. How much energy, time and money people spend to gain more knowledge without experience. Wie viel Zeit, Geld und Energie Leute aufwenden, um mehr Wissen zu erhalten, aber ohne Erfahrung. But God wants you to have experience. Doch Gott möchte, dass du Erlebnisse hast. All of the wealth that you will ever need in your life. All den Reichtum, den du jemals in deinem Leben brauchen wirst. It is in Jesus Christ himself. Liegt in Jesus Christus persönlich. Reinhard, why do you have so much and I have so little? Reinhard, warum hast du so viel und ich habe so wenig? I tell you why. Ich sage dir warum. Because when I was a kid, I used to love to play hide and seek. Als ich ein Kind war, liebte ich es, Verstecken zu spielen. I mean, just loved, loved, loved to play them. Ich liebte es so sehr. And when I became a dad, I played it with my boys all the time. Als ich Vater wurde, spielte ich es immer mit meinen Jungs. And I especially loved the challenge when one of the kids was hidden so well that it was almost impossible to find. Und besonders liebte ich die Herausforderung, wenn einer von ihnen so gut versteckt war, dass es fast unmöglich war, ihn zu finden. So look. Also schau. Your spiritual wealth is in him. But it's like a hidden treasure waiting to be discovered. Dein geistlicher Reichtum liegt in ihm, verborgen und wartet darauf, wie ein Schatz entdeckt zu werden. That's what it says here. So steht es hier. So my question is simple. Also, meine Frage ist einfach. What are you doing to discover it? Was tust du, um ihn zu entdecken? Are you living your Christian life? Just get up, have a little prayer, a little Bible reading, get on with the day, go to bed at night? Lebst du ein Christenleben, bei dem du aufstehst, ein wenig Bibel liest, betest, dann mit deinem Tag weitermachst und abends ins Bett gehst? Are you spending more time discovering the latest thing on Instagram or Facebook or social media? Verbringst du mehr Zeit damit, das Neueste in den sozialen Medien herauszufinden? Then you are spending to trying out to figuring out your spiritual wealth that's in Jesus? Als damit deinen geistlichen Reichtum in Jesus zu entdecken? You see, as desperate as you are to discover that spiritual treasure as much as you will discover it. Je mehr du diesen Schatz unbedingt finden willst, desto mehr wirst du ihn entdecken. I found this to be one of the absolute keys to walk in the supernatural. Für mich ist das einer der absoluten Schlüssel, um im Übernatürlichen zu leben. It's called desire. Er heißt Verlangen. You know, if you really desire something, we are going to dig for it to find the treasure. Wenn du wirklich die Sehnsucht nach etwas hast, dann wirst du graben, um den Schatz zu finden. You know, when God began to speak to me about the new covenant and Christ and who we are and what we have in him. Weißt du, als Gott anfing, mit mir über den neuen Bund zu reden, wer wir in Christus sind und was wir in ihm haben. I dug and I dug and I dug and I dug through the whole Bible until I found all the treasures. Da grub und grub und grub ich mich durch die ganze Bibel, bis ich all die Schätze fand. And I'm sure I haven't found them all yet, so I keep digging. Und ich bin sicher, dass ich noch nicht alle gefunden habe. Also grabe ich weiter. You know, and I love this about God. Ich liebe das an Gott. That God has hidden the new covenant has hidden the treasure because he wants you to really desire it. Dass er den neuen Bund, die Schätze verborgen hat, denn er möchte, dass du ein echtes Verlangen danach hast. You know, so how much do you desire to really discover that spiritual wealth that's in Christ? Wie sehr begehrst du also danach, all die geistlichen Reichtümer, die in Christus sind, wirklich zu entdecken? Look how he finishes this beautiful thought. Schau, wie er diesen schönen Gedanken abschließt. Heaven's wisdom and endless riches of revelation knowledge. Die Weisheit des Himmels und endlose Reichtümer an Offenbarungserkenntnis. You see, heaven's wisdom doesn't fall into your lap. It has to be discovered by you. Siehst du, dass dir die Weisheit des Himmels nicht in den Schoß fällt, sondern dass du sie entdecken musst. It's available. Sie ist verfügbar. It's yours. Sie gehört dir. Ready for the taking. Dass du sie annimmst. But you need to discover it. Aber du musst sie entdecken. Do you know, it is so strange that we kind of like a lazy Christian life. Es ist schon seltsam, dass wir irgendwie ein faules Christenleben mögen. But the Bible warns against laziness very strongly. Doch die Bibel warnt uns sehr eindringlich vor Faulheit. So my dear friend, please don't be lazy when it comes to all the spiritual wealth and all the heavenly wisdom that's yours. Also mein lieber Freund, bitte sei nicht faul, wenn es um all den Reichtum des Himmels und die Weisheit geht, die dir gehört. Say God, if it's to be discovered, then I'm going to find it. Sag Gott, wenn es entdeckt werden muss, dann werde ich es finden. I have the Holy Spirit to help me find it. Ich habe den Heiligen Geist, der mir hilft, es zu finden. He's within me. Er ist in mir. He's my helper. Er ist mein Helfer. He's the Spirit of truth. Er ist der Geist der Wahrheit. And I'm going to say goodbye to spiritual laziness. Und ich verabschiede mich von geistlicher Faulheit. And I'm going to discover everything that belongs to me. Und ich werde alles entdecken, was mir gehört. Look how he finishes. Schau, wie er schließt. Not only heaven's wisdom, nicht nur die Weisheit des Himmels, but endless riches of revelation knowledge, sondern endlose Reichtümer an Offenbarungserkenntnis. Wow. Wow. There is no end to the riches of the knowledge of revelation. Es gibt kein Ende des Reichtums von Erkenntnis an Offenbarung. And that's what I love so much about it. Das liebe ich so sehr daran. Whenever I thought, man, that revelation is amazing, I realized, oops, there's so much more to discover. Immer wenn ich dachte, Mann, diese Offenbarung ist so gigantisch, stell dich fest, ups, es gibt noch so viel mehr zu entdecken. You know, I get excited about every revelation knowledge that I dig out and that I find. Ich bin begeistert von jeder Offenbarungskenntnis, die ich ausgrabe und finde. But I've become very aware there's always more to be discovered. Aber ich bin mir sehr bewusst geworden, dass es immer noch mehr zu entdecken gibt. So dig. Also grabe. Stay close to Jesus. Bleib nahe an Jesus. Work with the Holy Spirit. Arbeite mit dem Heiligen Geist. But keep digging. Aber grabe weiter. See you tomorrow. Bis morgen.